Ihr Stück Philoktet ist ja seit seiner Veröffentlichung vor 12 Jahren sehr verschieden interpretiert worden. Bei uns am verbreitetsten war die Lesart, dass es sich dabei um ein Stück handelt, das sich gegen den Eroberungskrieg richtet. Und Sie formulierten damals selbst, das Stück beschreibt Vorgänge, die nur in Klassengesellschaften mit antagonistischen Widersprüchen möglich sind. Für uns ist das Vorgeschichte. Ich meine, dass man damit den Gehalt des Stückes doch wesentlich reduziert. Wie sehen Sie das heute? Ja, sicher. Diese Formulierung ist entstanden in einer bestimmten Situation. Ich war kritisiert worden wegen eines anderen Stücks auf dem 11. Plenum. Die Zeitschrift Sinn und Form war kritisiert worden wegen des Abdrucks von 2 Stücken. Von mir daraus entstand dieses Gespräch. Und es ging darum zu erreichen, dass das Stück gespielt wird. Und das war sicher eine Überbetonung eines sehr allgemeinen Aspekts von dem Stück. Und heute würde ich das nicht mehr so formulieren. Dass eine Inszenierung mitunter auch eine Lesart finden kann, die den Intentionen des Autors widerspricht, ist ja sicher auch legitim. Gegen welche Art der Auslegung würden Sie sich trotzdem verwahren und welche wäre Ihnen angenehm? Naja, es gab Versuche, das Stück zu inszenieren hier oder Vorbereitungen dazu vor vielleicht 10 Jahren. Und da hat man immer versucht, das als Antikriegsstück zu sehen, mit einem Bezug auf den Vietnamkrieg. Und das ist eine sehr flache Auslegung, die für uns unmittelbar nichts bringt und heute überhaupt nicht. Und heute scheint mir viel wichtiger, da wirklich radikal auszuformulieren und zu zeigen, 3 Fehlhaltungen in einer bestimmten Situation, die eine Zwangslage ist. Wenn Sie wollen, der Odysseus ist ein Funktionär, der eine Funktion zu erfüllen hat. Sein Fehler besteht darin, dass er auch den Philoktet, den er gewinnen muss, auf seine Funktion reduziert. Und dadurch kriegt er ihn nicht, weil er übersieht, dass das auch eine Person ist. Und der Philoktet, der ist so weit isoliert von der Gesellschaft, die da vorausgesetzt ist, dass er jeden sozialen Bezug ablehnt und jede soziale Verbindlichkeit negiert. Und Neoptolemos gerät zwischen die beiden und lernt dadurch auf eine sehr flache Weise funktionieren. Und dadurch funktioniert dann die ganze Dreierbeziehung nicht mehr. Meinen Sie, dass die komplizierten, vielschichtigen Beziehungen zwischen Persönlichkeit und Gesellschaft bei uns heute zunehmend an Bedeutung gewinnen? Nein, ich glaube, dass es bei uns auf jeden Fall eine Tendenz gibt, sich auf Fortschritten auszuruhen. Und dass man zu leicht vergisst, dass jeder Fortschritt einen Fortschritt erledigt. Und dass der subjektive Faktor oder die Initiative des Einzelnen, was der Einzelne aus dem macht, was hier vorgegeben ist, immer wichtiger wird. Und wenn man mal davon ausgeht, dass soziale Probleme im Ganzen gelöst sind bei uns, dann erhöht das eigentlich die Verantwortlichkeit des Einzelnen. Und was nun daraus wird, hängt im Moment, glaube ich, viel mehr von einzelnen Leuten ab, als noch vor 10 oder vor 15 Jahren, als das Stück geschrieben wurde.